Zu den Fröschen, zu den Fröschen, sterben. Einen grünen Tod. Ja, der Eimer, es ist das Ende. War dahin, geschätzter Autor, leer die Frösche konduiten. Demoiselle Albertine Fosbinden. Sie sehen, ihren Bräutigam niemals wieder. Er springt so gleich. Er springt so gleich dem Tomasio nach. Get

Ich fühl mich in der Majorität des Himmels. Thank you. zum Glück spielt, er wird das Spiel zum Glück geraten lassen. So reicht meinem Herzen Rettungs- Wohlfahrt und bei mir steht gemacht sie, wenn du Edmund wirklich liebst, so schaue, dort steht deine Zukunft. So sollst du ihn lieben, so musst du ihn ertragen. Thank you.

nach seines Sinnes Art? Nun ja, Dukaten sind nach meinem Sinn. Und Albertine ist es ebenfalls. Was wär ich lange? Hier ist meine Wahl. Stop it!